Ein Seminar über die Unvergängerlichen Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un fand anlässlich des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas und des Tages von Songun am 11. August in der deutschen Juche-ideologischen Gruppe Franken statt. Der Gruppenleiter schätzte die Verdienste von Genossen Kim Il-sung um die Befreiung Koreas und die von Genossen Kim Jong-il um die Führung der Songun-Revolution hoch. Er betonte, dass die DEV-Jacke dank der Führung vom verehrten Genossen Kim Jong-un ihre Macht als ein auf der Souveränität, Selbstständigkeit und Selbstverteidigung beruhender, mächtiger sozialistischer Staat demonstriere, wie es sich Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il gewünscht haben. Aus Anlass des 71. Jahrestages der Befreiung Koreas gab es am 10. August in der Generalfirma Gikko Press in Guinea einen Vortrag.